Abschnitt 18 von An heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 18. Der Presi sitzt im Bären auf seinem Zimmer, aber es ist nicht der Presi, der das Zünglein der Waage wie schon oft in der Gemeindeversammlung mit hinreißendem Wort geschwenkt hat. Er ist ein alter, gebrochener Mann. Seppi Blatter! »Frenzi«, stöhnt er, »seid ihr jetzt mit mir zufrieden? Ob das Herz entzwei kracht, ich habe mich gewendet. Ich habe für euren Josi geredet. Ich will noch mehr tun. Ich will ihm zu seinem Werk helfen. Ich will Frieden, Frieden mit euch und eurem Sohne Josi, den ich geschlagen habe, den ich achte und liebe.« Seit er den jungen Mann gesehen hat, wie er sich in Bescheidenheit erhob, wie er mutig und mutiger redete, fasste er es nicht mehr, wie er Josi Blatter jemals hat gram sein können. Sein Plan ist groß. Wie er ist noch keiner im Bergland aufgestanden. Josi und Binja, wenn's sein könnte. Aber er brütet wieder. Da schwankt Binja zu ihm herein. Blass, müd und auf den schmalen Wänglein doch einen Schimmer des Glücks. Oh, sie ist rührend schön, die blasse Binja. Sie nimmt die Hand des Vaters in ihre Händchen. Vater, ich danke dir, dass du für Josi eingestanden bist. Ein schmerzliches Lächeln geht über ihr bleiches Antlitz. Du liebst ihn noch, Vogel, Herzensvogel, gelt? Ich kann für dich und für Josi Blatter viel tun. Sein Haupt zittert, sie sinkt vor ihm nieder, er streichelt ihren Scheitel. Kind, ich möchte Frieden machen. Bini, ich möchte noch einmal glücklich sein, und wenn es nur ein Jährchen wäre. Bini, ich wollte, deine Mutter lebte noch. Bett, mein guter Engel. Ich wäre mit ihr nicht so weit gekommen, und das hinter sich krebsen wäre nicht so schwer. Josi Blatter ist ein Mann, wie ein Held. Ich will für ihn kämpfen. Wenn mich die von St. Peter schon nicht in die Abordnung gewählt haben, so gehe ich doch für ihn in die Stadt. Und ob das Dorf mich hasst, so bin ich vor der Regierung noch der Presi von St. Peter. Soll ich gehen, Kind? Ja, Vater, ja. Herzzerbrechend weint die kniende Binja. Bini, Gemslein, hebt der Presi wieder an. Ich kann deine blassen Wangen nicht mehr sehen. Sie töten mich. Bini, bekomme rote Wänglein. Lass die Geschichte von Töni nur erst still werden. Dann nimm in Gottes Namen Josi, ich habe ihn lieb. Und lache wieder einmal mit deinem glücklichen Kinderlachen. Binja zuckt und windet sich in Qualen des Glücks und des Elends. Wahnsinnig küsst sie die Hände des Vaters, dann schaut sie ihn an, so rührend, so hoffnungslos, und ihr Stimmchen bebt wundersam. »Vater, es ist zum Kinderlachen zu spät.« Da wird er in grässlicher Angst plötzlich wieder der alte, böse Presi. Er zischt sie an. »Zu spät! Bini, du hast wohl können so eine Komödie machen, bis du dich zu Töni gefunden hast. Du bist ja doch zu weit mit ihm gekommen.« »Nein, Vater, nein!« Es tönt wie ein zersprungenes Glöcklein. »Warum bist du denn so blass, so hinfällig? Ich habe es ja selber gesehen, wie du aus seiner Kammer gekommen bist.« Binja wimmert nur. Etwas Schweres schließt ihr den Mund. Sie schwankt empor, sie tappt davon wie eine Trunkene. Sie ist in ihrer Kammer, sie kniet an ihrem Bett. »Mutter, Mutter, es ist entsetzlich. Das glaubt der Vater?« »Ich hätte mich mit Töni vergangen, und ich darf ihm die Wahrheit nicht sagen, warum ich mein Kinderlachen verloren habe. Er würde daran sterben.« Und sie wimmert, wie der Engel wimmerte, den man aus dem Himmel stieß. »Mutter, Mutter, wie sind wir unglücklich! Aber gelt, Mutter, liebe Mutter, Josis Werk kann uns erlösen. Er, der so viele erlöst, kann auch uns befreien. Ich bin an allem schuld, und den grässlichen Vorwurf des Vaters muß ich tragen. Mutter, um des Vaters selber willen, hilf mir schweigen.« Was Binja noch sonst sagt, ist stammelndes Gebet. Der Presi aber ist noch nicht zu Ende mit seinem Zorn. Die furchtbare Angst um Binja erzeugt seine Wut immer neu. Er rennt hinunter zu Frau Kräsens, er donnert sie an. Was sagt ihr eigentlich zu der Geschichte von den Briefen? Was sagt ihr zu dem elenden Gesichtchen meiner Bini? Wohl, wohl, ihr habt mir mit eurem Neffen einen sauberen Schuft ins Haus gebracht. He, Frau Kräsens, gestupst und getrieben habt ihr Tag und Nacht an mir, dass ich Bini dem Töni gebe. Und er hat mich getrieben, dass ich den verfluchten Neubau angefangen habe. Frau Kräsens, die kühle und geduldige Frau, wischt sich, wie er nicht aufhört zu wüten, mit der Schürze die Tränen ab. »Präsident«, sagt sie entrüstet, »ungerecht bleibt ihr, bis ihr sterbt. Ich habe auf Töni, den Speivogel, gar nicht viel gehalten. Denkt aber an den Wintertag, an dem ihr mit Töni aus Freude darüber, dass Blatter tot sei, wie toll getrunken und die Gläser miteinander ins Leere gestoßen habt. Zum Wohl, Seppi Blatter, zum Wohl, Josi Blatter, du Laushund. Habt ihr da nicht geahnt, dass es ein Unglück gibt?« »Schweigt«, schreit der Presi entsetzt. Ihm ist, als zünde ihm jemand mit einer Fackel ins Gesicht. Er ist seiner Zunge nicht mächtig, er würde sonst Frau Kräsens nicht so lange haben reden lassen. Als die Todesnachricht falsch war, fährt sie fort, und Blatter wieder schrieb, da hat der Tor, der euch alles von den Augen absah, gemeint, es sei euch ein Gefallen, wenn Blatter tot bliebe. Er hat den ersten Brief unterschlagen, dann hat er nicht mehr rückwärts können, hat falsch geschrieben und es ist gekommen, wie's gekommen ist. Dass er ein Schelm und fremd geworden ist, daran seid ihr schuld. Plötzlich versteht der Presi die Handlungsweise Tönis. Er taumelt fort, er holt im Untergarten einen mächtigen Karst, rennt damit in der beginnenden Dämmerung durch das Dorf und erschrocken sehen es die von St. Peter. »Was hat der Presi?« fragen sie. »Was will er mit seiner Hacke?« Er eilt zum Neubau, der bis zum ersten Stockwerk gediehen ist. Mit wuchtigem Arm schlägt er die Zinken in Mauer und Balken. Er reißt vom Werk, um dessen Willen er das Dorf bis ins Mark beleidigt hat, so viel ein, als seiner Wut nachgibt. Er lebt in der wilden Gier, alles zu vernichten, was ihn an den unseligen Töni mahnt. Aus scheuer Entfernung sehen ihm die maßlos erstaunten Dörfler zu. »Er ist letzköpfig geworden«, meinen die einen. Die anderen: »Nein, seht, er hat doch ein Herz für uns.« Wie er sich beobachtet spürt, stutzt er, dann ruft er den Nähertretenden zu. »Nehmt von dem verfluchten Holz so viel ihr wollt, verbrennt es«, sagt es den armen Leuten, dass sie's holen mögen. »Bringt eure Äxte und Kerste mit, helft mir.« Der Garde kommt und streckt dem Presi die Hand hin. »Presi, etwas Besseres habt ihr in eurem Leben nie getan.« »Gewendet habe ich mich, Garde«, sagt er, und die Dörfler staunen. »Der Presi hat sich gewendet.« Wenige lächeln. Es ist kein Spott oder Hohn im Dorf. Offen oder heimlich ist ihm jedes Herz dankbar. Wie er den Karst auf den Schultern mit dem Garden durch die Frühlingsnacht heimwärts schreitet, lüften die Dörfler, die unter den Türen stehen, achtungsvoll die Hüte vor ihrem Presi. »Man kann vielleicht den entsetzlichen Ahornbund abschütteln«, flüstern sie einander zu, »und für St. Peter kommt wieder eine bessere Zeit.« Und die Frühlingssterne, die zu schimmern beginnen, sehen den zertrümmerten Bau, der nie ein Haus geworden ist. Seltsam! Seit langen Jahren geht durch die Brust des Presi ein Hauch des Friedens. Er wütet nicht mehr. Nur eine heiße Wehmut um Binja schleicht noch durch sein Herz. Wie, wenn Josi Blatter sie so stark liebte, dass er sie trotz allem, was vorgefallen ist, doch zu Ehren annähme. Um Binjas Willen muss er Josi Blatter den Weg zu seinem Werke leicht machen, und den noch zögernden Garden überredet er mit dem Feuer eines Jünglings von der Ausführbarkeit des Befreiungswerkes, das Josi plant. Ohne dass er es weiß, hat er dafür schon das Beste getan. Die Dörfler sagen, wenn das Wunder möglich ist, dass der Neubau des Presi durch seine Hand zergeht, so ist auch das andere möglich, dass Josi Blatters Plan gut ist. Das schwer erschütterte Vertrauen in die Zukunft erwacht wieder in dem geängstigten Dorf. Es sind so wunderliche Zeitläufe in St. Peter, dass man sich aus dem Verschwinden Töni Griegs nicht viel macht. Vor ein paar Jahren hat er schon gesagt, er gehe nach Amerika. Gestern hat er es beim Glottermüller mit dem Zusatz wiederholt, es sei in der Umgebung des Presi nicht mehr auszuhalten. Jetzt ist er halt gegangen und Binja wird froh sein. Einige Tage später durchfliegt eine neue Kunde das Dorf und nimmt alle Teilnahme so gefangen, dass die von St. Peter vor Spannung nicht mehr arbeiten mögen. Die Regierung ist mächtig für den Plan Josi Blatters eingenommen, der ihn selbst den Herren dargelegt hat. Vor etwa 40 Jahren ist einmal ein Regierungsrat nach St. Peter gekommen und hat der Einweihung einer Kirchenfahne beigewohnt. Seither hat man in der Stadt das stille St. Peter vergessen. Nun erlebt es das Dorf, dass zur zweiten Wassertröstung zwei Regierungsräte auf einmal kommen. Die liebenswürdigen, gescheiten Herren verstehen besser zu reden als der glatzhäuptige Glottermüller, der quiekende Unglücksrabe. Josi Blatter, der großherzige Mann, sagen sie, soll sein Gelübde lösen, die Leitung nach den neuen technischen Grundsätzen bauen und treulich sollen ihm Staat und Gemeinde helfen. Der Staat liefert ihm die Spreng- und Baumittel. Die Gemeinde mag sich zu den Hilfstagewerken verpflichten, die nötig sind. Ja, wenn die Regierung dafür einsteht, meinen die von St. Peter, so ist der Plan gewiss gut, und freudig zeichnen die Bauern ihre Tagewerke. Umsonst ruft der letztköpfige Kaplan sein Wehe, Wehe, Wehe durchs Dorf. Ihm antwortet der jubelnde Ruf, ab mit der Blutfrohen, ab, ab! Es lebe Josi Blatter, der Felsensprenger. Das Werk ist für uns, unsere Kinder und Kindeskinder. Eine gute Tat. Sie ist selbst heiliges Wasser, das befruchtet. Die Unglückstafeln an den weißen Brettern werden verrosten. Die Losgemeinde wird eine Sage sein. Frei gibt man die heiligen Wasser in der Kinder, in der Enkelhand. Und der Ahornbund liegt am Boden. Josi hat die Herren aus der Stadt in den Bären begleiten müssen, aber jetzt sind sie fort. Zum ersten Mal, seit sie vom Teufelsgarten kamen, sehen sich die Liebenden wieder. Es ist ein schweres Wiedersehen. Aber nun steht Binja doch so selig, so demütig in Josis Arm und er küsst ihren Scheitel. Bineli, mein Bineli. Und Josi, antwortet sie. Sie vergessen einen Herzschlag lang eine blutende Wunde. Sie sind am Ziel. Ihre stille Verlobung von Santa Maria del Lago gilt wieder und er geht jetzt an das Werk seiner Dankbarkeit, auf dem ihre heißen Segenswünsche ruhen. Aber dann freilich ist noch eine Tat nötig, die fast schwerer als die Befreiung St. Peters von der Blutfrohen ist, die Selbsterlösung aus einem Schein der Schuld, den ein übermächtiges Verhängnis auf sie geladen hat. Nur wie ein ferner Stern, der blinkt, steht jenseits der großen Dinge vor ihnen das Glück. Einen Herzschlag lang atmen sie auf. Sie hoffen und ihre Augen glänzen ineinander. Da kommt der Presi, sieht es, sieht es. Er lächelt ihnen glücklich und mit seinem herzinnigsten Lachen zu. Er meint, ein Wunder zu erleben. Er schwankt, ob er noch an das glauben will, was er doch mit eigenen Augen gesehen hat, dass Binja aus der Kammer Tönis trat. Einen Blick hat sie Josi gegeben, so voll Wärme, voll Treue, voll Reinheit und Unschuld, wie ihn nur das Mädchen findet, das sich in seiner Liebe treu, rein und unschuldig weiß. Diese Entdeckung blitzt wie Sonne ins Vaterherz. Josi ist an sein Werk gegangen, dem er nun bis zur Vollendung mehr gehört als der Welt. Da nimmt der Presi die Hand seines Kindes. Bini, Vogel! Gemslein, dringt er in sie, jetzt darfst du's deinem Vater schon sagen. Hast du Töni wirklich nie gern gehabt? Du tust mir furchtbar weh, Vater, antwortet sie schamvoll. Glaubst du, ich dürfte einem so herrlichen Mann wie meinem Josi in die Augen sehen, wenn ich mich nicht treu wüsste? Meinem Josi, der nur aus Dankbarkeit gegen den Himmel an die weißen Bretter geht, weil er mich trotz allem Gegenschein treu erfunden hat. Und im Sturm der Wallung kann sie nicht mehr schweigen. Als du mich aus Tönis Kammer kommen sahst, habe ich nur die Schlüssel geholt, um mich der Briefe zu bemächtigen, die er unterschlagen hat. Da sind sie. Sie reißt die Notschreie Josis aus dem Mieder, legt sie vor den Vater und will sich flüchten. Er aber zieht sie an seine Brust. Vogel, Herzensvogel, und das hast du nicht gewagt, mir zu sagen, und hast mich in der verzehrenden Angst gelassen? Du Grausame, aber jetzt, rote Wänglein, Kind! Binja ist, das Herz zerspringe ihr, sie müsse dem Vater mehr und alles verraten, sie müsse ihm jetzt auch sagen, Vater, uns ist ein Unglück geschehen, hilf uns in entsetzlicher Not. Aber das unendliche Glück, das in seinen Augen strahlt, schließt ihr den Mund. O Bini, Bini, lacht und jubelt der Presi. Aus Beelendung über dich bin ich so rückwärts gekrebst, gezittert und gebetet habe ich, dass Josi sich noch deiner erbarmen möge. Und nun ist das Wunder geschehen, dass das Kind besser ist, als der Vater erhoffte. Jetzt will ich auf ein schönes, ruhiges Alter mit dir und Josi denken. Ich mag die Unruhe nicht mehr. Ich gebe das Fremdenwesen auf. Der Presi spricht es in einem Taumel des Glücks, aber Binja weint bitterlich, sie schluchzt vor Leid. O Vater, sobald Josi sein Werk vollendet hat, so wollen wir mit ihm von St. Peter fort in ein fernes Land ziehen. Und dort will ich dein graues Haupt hüten und pflegen. Leidenschaftlich stößt sie es hervor. Ein sonderbarer Gedanke, Kind. Hat ihn dir Josi eingegeben? Fragt er ernst und erstaunt. Nein, Vater, ich mir selbst, bebt ihr Mund. Was denkst du, spricht er nach einigem Besinnen. Ich kann nicht fort von St. Peter. Wer so lange in St. Peter gelebt hat wie ich, muss in St. Peter sterben. Da schaut sie ihn in unendlicher Hilflosigkeit an und geht. Sie ist ein merkwürdiges Kind, jetzt wie früher, denkt der Presi, aber er ist selig über das Bekenntnis, das sie ihm abgelegt hat. Er baut Pläne des Glücks für Binja, für Josi, für sich. Er ist beinahe wieder der alte Feuerkopf, und er schüttelt den Kopf. Wie ich so lange habe ein Narr sein und Josi widerstehen können. Präsident, meint Frau Kräsens, wir sollten doch langsam auf unsere Vorbereitungen für den Sommer denken. Wenn ihr die Krone aufgegeben habt, so werden wir umso mehr zum Bären sehen müssen. Er lacht sie nur seltsam an und sagt, ja, Präsidentin, ich gehe morgen nach Hospel hinaus zu Malermeister Serbiger. Er muss mir eine große Tafel malen, auf der steht, Pension und Hotel zum Bären in St. Peter sind geschlossen. Und die Tafel lasse ich auf zwei hohe Pfähle am Eingang des Glotterweges aufstellen. Auch schicke ich einen gedruckten Brief an alle früheren Gäste, dass ich das Fremdenwesen aus Altersrücksichten aufgegeben habe. Sprachlos schlägt Frau Kräsens die Hände über dem Kopf zusammen. Dann aber jammert sie. Wenn ihr das tut, so gehe ich aus dem Haus. Ich bin es nicht anders gewöhnt, als dass ich im Sommer eine Pension leite. Und bedenkt doch, Präsident, wie man euch, wenn ihr jetzt dem Dorf so stark nachgebt, auslachen wird. Gott's Donner, Präsidentin, zürnt er. Ob ein paar Kälber lachen oder nicht, darauf kommt es mir nicht an. Aber euer Neffe, Herr Töni, hat mir das Sommerleben verleidet. Ich will jetzt ein wenig glücklich sein. Frau Kräsens aber ist unglücklich. Eines Tages erscheint der Kreuzwirt von Hospel im Bären. Die Männer rechnen im Frieden die Reingewinne aus den Büchern des Gasthofes während der letzten 10 Jahre aus. Ein Drittel der Summe zahlt der Presi Frau Kräsens in Banknoten vor und legt aus eigenen Stücken noch 1000 Franken drauf. Da, Präsidentin, ist euer Anteil. Die Großmut in Dingen des Geldes gefällt dem Kreuzwirt. Schwager, sagt er, es tut mir leid, dass es so ungeschickt hat gehen müssen. Wäre ich bei den Hosplern gewesen, die den zigarrenrauchenden Töni hoch auf der Post über den Pass haben fahren sehen, hätte ich ihn heruntergelangt und ihm eine Tracht Ohrfeigen mit nach Amerika gegeben, dem Lausbuben, der seinen nächsten Verwandten nicht einmal ein Lebewohl und es ist mir leid gesagt hat. Binja, die den Rechnenden eben noch eine Erfrischung bringt, muss sich an der Stuhllehne des Vaters halten. Töni über den Pass gefahren, staunt sie. Ja, ist denn das schreckliche Erlebnis im Teufelsgarten, das ihr Tag und Nacht mit fürchterlicher Deutlichkeit vor den Sinnen steht, nur ein böser Traum? Herzlich dankt sie der Stiefmutter, die nie hart gegen sie gewesen ist. Und der Kreuzwirt und Frau Kresens reiten gerade so vom Bären, wie sie vor 11 Jahren zugeritten sind. Eine ziemlich friedliche Ehe, die auf ein gemeinsames blühendes Geschäft aufgebaut worden ist, hat ein friedliches Ende gefunden. Der Presi ist wieder da angekommen, wo er vor 11 Jahren stand. Der Bären ist wieder ein Dorfwirtshaus. Mit Binja und einer Magd haust er allein. Aber er ist es zufrieden. Er spürt nichts von Heimweh nach dem lebhaften Treiben der früheren Sommer, nach dem kühlen Lächeln der Frau Kresens. Er lebt ganz in Binja, dem wiedergefundenen Kinde. Und der Bären ist nicht öde. Aus der weiten Umgegend kommen Leute, die von dem Wunderwerk gehört haben, das an den weißen Brettern im Glottertal ausgeführt wird. Sie reden bei ihrem Schoppen Kluges und Törichtes darüber. Tun sie das Letztere, dann zuckt es um die Brauen des Presi. Ta, ta, ta, wenn jemand von einer Sache nichts versteht, so soll er nicht darüber sprechen. Letzte Woche sind die Ingenieure der Regierung da gewesen. Sie sagen, das Werk sei vortrefflich. Auch die Dörfler kommen wieder in den Bären. Wie eine ferne drückende Sage liegt der Ahorn hinter ihnen. Sie begegnen dem Presi mit jener Hochachtung, die das beschämte Unrecht für den Gegner hat, der edel nachgibt. Sie freuen sich über den Sommer, der wie einst in friedlichen Prächten ins Tal zieht. Der Garde und der Presi, die wieder versöhnten Freunde, sprechen mit wahrer Erhebung von Josis Werk. In der größeren Wildleutfurre ist die Mauer schon erstellt, die Leitung darauf gelegt, das Schutzdach aus Holz und Stein gebaut, die Furre selbst hochhin ausgeebnet, und in der kleineren Wildleutfurre geht die Arbeit auch bald zu Ende. An einem Kranseil, das vom Glotterweg bis in die entlegene Höhe der heligen Wasser reicht, steigen Hilfsarbeiter, schweben die Hölzer, die Deckplatten, die Zementsäcke zu Josi, dem Befreier, empor. Dynamitfuhre um Dynamitfuhre kommt und Josi baut jetzt den Wasserweg durch die weißen Bretter selbst. Er ist von der Sonne braun gesenkt, er ist abgezehrt von der Arbeit, aber er liebt die Mühe und die große beständige Lebensgefahr, die sein Werk mit sich bringt. Wer um Sonnenaufgang von St. Peter nach Hospel geht, hört sein Hämmern in der fernen Höhe. Wer gegen Sonnenuntergang von dort zurückkehrt, hört es noch. Wenn das Ave-Maria-Glöcklein von St. Peter verklungen ist, wenn das letzte Sonnenrot an den Firnen zergeht, dann hallen seine Sprengschüsse durch das Tal. Im Widerhall ertönen die Bergwände. Heraus, herein durch das Gebirge rollt das Echo, und wenn man es schon lange gestorben glaubt, erwacht es noch einmal grollend in einem fernen Schlund des Gebirges. »Zum Wohl, Garde, trinken wir eins auf Josi«, lacht der Bärenwirt. »Presi, jetzt werdet ihr wohl keine bösen Träume mehr haben«, erwidert der Garde froh. »Nein, ich fasse es nicht mehr, wie ich mich einmal über ein dummes Träumchen habe ängstigen können«, sagt der Presi, um den eine ganz neue Welt gesponnen ist. »Ich zähle im Kalender die Tage bis zu Allerheiligen, bis im Bären Hochzeitsleben jauchzt.« Ein hoffnungsvolles Lächeln geht über das Gesicht des Presi. Wie der Garde aber nach Hause stoffelt, seufzt er und ist nachdenklich. Auch er zählt die Tage bis Allerheiligen, aber aus einem anderen Grund. Mehr denn 10 Jahre hat der Presi gewütet, in Gewaltsamkeit und Ungerechtigkeit wie ein Übermensch. Eines Tages nun fällt ihm ein, glücklich zu sein. Aber steht die Vergangenheit nicht drohend hinter diesem Glück? Und um den Liebesbund Josis und Binjas schwebt auch etwas so Übermenschliches um diese rührende Hingabe, um diese hohe Treue von langen Jahren her. Kommen wohl Josi und Binja, das herrliche Paar, wie noch keines im Bergland gewachsen ist, ein Held der Tat und eine Heldin der Treue, zum Ziel? So fragt sich der Garde sorgenvoll und traut dem Dorffrieden nicht. Josis Werk ist zu schwer, zu wuchtig für das kleine St. Peter. Wohl hat es, als die Regierung seinen Plan gut geheißen hat, Josi zugejauchzt, und wenn einzelne Gegner wie der Glottermüller übrig blieben, so schwiegen sie. Aber seit dem Tag, da die von der Regierung gesandte Dynamitfuhre kam, regte sich im Volk wieder abergläubische Furcht. Alle, selbst die Frauen, eilten damals hinaus in den Teufelsgarten, um den Pulverwagen zu sehen. Das von 4 Gendarmen bewachte Fuhrwerk, das eine schwarze Fahne mit der Aufschrift Dynamit trug, erschreckte sie aber. Es sei ein mächtiger Sarg gewesen, jammerten sie. Umsonst erklärten die militärpflichtigen Männer, es sei ein Militärkesson. Die Vorstellung des Sarges ist geblieben. Und ein Sarg bedeutet Unglück. Die Weiber wollten nicht mehr zugeben, dass die Männer, Brüder und Söhne die zugesagten Arbeiten leisten. Einzelne Bürger zahlten die versprochenen Tagewerke in Geld. Andere blieben einfach aus. Die Hilfe, die Josi braucht, fehlt. Er stand mit seinem so glücklich begonnenen Werk allein und in der großen Verlegenheit erbat sich der Gemeinderat Ersatz von der Regierung. Unter der Führung eines Aufsehers kam wirklich eine Schar Hilfsarbeiter ins Tal und richtete sich im Schmelzwerk wohnlich ein. Aber die Kolonne, die hell und dunkel gestreifte Kleider trug und in der es verwegene, rohe Gesichter genug gab, gefiel denen von St. Peter nicht. Das Wort Zuchthaussträflinge flog durch das Dorf. Es erzeugte einen Sturm der Furcht und Erbitterung, denn Sitte war es bis jetzt gewesen, dass an den heiligen Wassern nur rühren durfte, wer in bürgerlichen Rechten und Ehren stand, und selbst der bedächtige und nüchterne Garde wurde zornig über den Schimpf, den die Regierung den heiligen Wassern durch die Entsendung der Sträflingskolonne angetan. Der Gemeinderat ersuchte die Herren um die Zurückziehung der Mannschaft. Die Sträflinge verließen das Glottertal. Dafür berichtete die Regierung zurück, die von St. Peter mögen nun selber zuschauen, wie sie mit dem Werk an den weißen Brettern fertig würden. Als der Bescheid im Dorf bekannt wurde, war man gewaltig empört. »Das sind die Herren, die so schön haben reden können. Jetzt wollen sie nichts mehr wissen von dem Verbrechen, das an den weißen Brettern begangen wird.« Über das Dynamit, das Josi bei seinen Sprengungen brauchte, kamen immer entsetzlichere Gerüchte in Umlauf. Eine Spur Teufelssalz, so groß wie eine Prise, sei so stark, dass man damit einen ganzen Berg in den Himmel sprengen könne. Die Königs- und Fürstenmörder brauchen es, aber bevor es einer anwenden könne, müsse er schon einen Menschen umgebracht haben, sonst würde ihm das Salz die Hände durchfressen. Josi Blatter jedoch, das haben einige zuverlässige Männer gesehen, ist so gefeit, dass er die Patronen in den Säcken und Taschen seines Kleides herumträgt, ohne dass ihm das Mindeste geschieht. Also muss auch er jemand getötet haben. Das Gewand voll Teufelssalz, so sagen die Dörfler, steigt er am Sonntag von den heiligen Wassern hernieder nach St. Peter. Und bis auf wenige haben sie alle ein Grauen vor dem gelassenen Mann, der sich um sie nicht kümmert. Sein erstes ist ein guter Tag in dem Bären, dann geht er den Bräuchen des Tales treu zur Kirche, nach dem Gottesdienst zum Garden und Froni und bleibt bei ihnen in den Nachmittag hinein. Allein eine Hoffnung Fronis geht nicht in Erfüllung. Sie hat gemeint, er würde ihr nun viele merkwürdige Dinge aus dem Wunderland Indien erzählen. Aber es ist, als wäre das Schweigen der Einsamkeit, in der er die Woche lang arbeitet, auf ihn übergegangen. Nur sein Blick ist warm, sein trockenes Lächeln herzinnig wie immer, und gegenüber allen Sorgen des Garden um das Werk bewahrt er eine stille, freudige Zuversicht. Auch ohne Hilfsarbeiter, versichert er, werde ich es auf Allerheiligen vollenden. Am liebsten spielt und scherzt er mit Joseli. Man sieht es, das Büblein ist ihm lieb. Und wenn Vroni den beiden zuschaut, dann erkennt sie in Josi, dem unheimlich starken Mann, den tröstlichen Knaben wieder, mit dem sie und Binja die Jugend durchlacht und durchspielt haben. Am Nachmittag geht Josi in den Bären zu Binja. Bebendes Glück! Ohne diese Stunden müsste Binja sterben wie ein Vogel ohne Sonne und Luft. Oh, wie ist der Vater lieb zu Josi! Wie verstehen sich die beiden Männer gut, der alte Feuerkopf und der junge ruhige Mann! Der Presi ist noch viel stärker für Josi als je für Töni, unglückseligen Angedenkens eingenommen. Die beste Flasche aus dem Keller und der beste Bissen aus der Küche des Bären wandern mit Bonzi, dem Viehhüter, der Vronis ländliches Essen auf die Arbeitsstätte Josis schafft, zu den heligen Wassern empor. Und bei jeder Sendung des Vaters liegt ein Wort von Binja. Herzlieber Josi, es hat manchmal Zeiten gegeben, wo ich mir den Kopf zerbrach, wozu denn die ungestüme, törichte Bini auf der Welt sei. Jetzt aber weiß ich es, um den herrlichsten Mann im Bergland ein wenig glücklich zu machen. Wenn es kein Mensch weiß, so zerspringt mein Herz doch schier vor Stolz, dass du wegen der tollen, unnützen Bini die Blutfrohn von St. Peter nimmst. Wenn ich schon gestorben bin, so denke ich es doch noch. Josi hat es für mich getan. Und ich weiß es, du bist stark, so stark, dass du auch uns erlösest. Lieber Josi, du tust nichts, wobei nicht mein Herz und meine Seele wären. Von ihm kam zwar kein Brief zurück, aber wenn es dunkel geworden war, sah man in einem der Felsenfenster, die Josi von seinem Tunnel her gegen das Tal geöffnet hatte, ein Licht. Das bedeutet, gute Nacht, liebe Bini, und wenn das Licht schon lang verschwunden ist, so steht sie noch am Fenster, staunt in die Stille und denkt mit gefalteten Händen an Josi. Was im Teufelsgarten geschehen ist, kommt ihr nicht mehr so grässlich vor, dass sie deswegen nicht ein wenig lächeln dürfte, wenn sie an Josi denkt. Es ist kein Verbrechen, es ist nicht einmal eine Tat des Zorns, es ist nur ein Unglück geschehen. Welche Mäßigung hat Josi in dem entsetzlichen Kampf bewiesen, wie übermenschlich ruhig ist er darin geblieben. Sie hat sich vor ihm gerechtfertigt, sie steht selig in seinem Arm, da zuckt ein langer Blitz auf und ab, in überirdischem Licht erglänzen die Firnen des Glottergrats und vor ihnen steht Töni. Die Kugeln seines Revolvers zischen um ihre Köpfe, sie schreit. Im gleichen Augenblick aber hat Josi auch schon die Waffe aus Tönis Hand auf den Weg geschlagen. Dann liegt Dunkelheit in der Schlucht. Wie aber wieder eine Blitzrute durch das Tal fährt, ist Töni in der Macht Josis, der ihm die Arme eisern umklammert hält. »Grieg«, ruft er, »sei vernünftig und lass uns in Ruhe. Du weißt, dass ich ältere Rechte auf Binja habe als du. Ich klage wegen der Briefe nicht gegen dich, aber gib Frieden.« Und sie kniet vor dem gefesselten Burschen, sie fleht, »Töni, um Gottes Willen, mache dich und uns nicht unglücklich.« Er faucht eine Weile unter Josis überlegener Kraft, dann stöhnt er, lasst los, Blatter, ich gebe nach. Da gibt ihn Josi frei, der Unglückliche rafft im Fliehen seinen Revolver auf. Er eilt über die Brücke, aber wie sie noch stehen, kehrt er mit der frisch geladenen Waffe zurück und schießt wahnsinnig in die Finsternis. Ein Blitz, Dunkelheit. Josi eilt auf Töni los, der will fliehen, wieder ein Blitz. Da rennt der Flüchtling quer über die Straße und der Irrende versinkt vor ihren Augen in die Glotterschlucht. Aus unglücklichem Herzen schreit Josi, »Grieg, kann ich euch helfen? Wo seid ihr?« Keine Antwort. Die Wildleutlaue geht. Sie erleben einen langen, langen Augenblick, wo sie meinen, das Weltende sei da. Und wie sie ihrer Sinne wieder mächtig sind, suchen sie voll Verzweiflung Töni, können aber keine Spur mehr von ihm entdecken. Ein Unglück ist geschehen, aber kein Verbrechen. Es ist an Josi nichts Ungerechtes, es war nur so grässlich zu sehen, wie Töni versank. Josi war in jenem grauenden Morgen ganz untröstlich. Er wollte den Fall anzeigen, dann besann er sich wieder. Zuerst kommt das Gelübde, dann das Recht der Menschen. So ist's gegangen. Warum sollten sie nicht doch noch glücklich werden können? Ihre Gewissen sind rein. Aber fort, fort von St. Peter. Hier kommen sie vor dem Schrecken jener Nacht doch nie mehr zur Ruhe. In der Fremde aber ist es schon möglich, dass sie ihr Kinderlachen wiederfindet. Mit vorsichtigem Wort tippt sie Tag um Tag am Vater, dass er den Bären verkaufe, dass er mit ihr und Josi in die Ferne ziehe. Alles hier mahnt mich an Töni, redet sie ihm mit flehenden Augen zu. Aber ich verspreche es dir, Vater, draußen will ich wieder lachen wie ein Kind und glücklich, oh, so glücklich sein. Und seltsam, die Furcht vor Töni wirkt ansteckend auf den Presi. Ihm ist, er müsse dem Geflohenen noch ein Opfer bringen. Er beginnt sich, den Verkauf des Bären zu überlegen, und während der Bann der schrecklichen Nacht langsam von Binja weicht, schleicht es sich langsam aber mit aller Macht ins Bewusstsein des Presi, dass er mit Töni noch nicht fertig ist. Manchmal ist es Binja, sie müsse den Vater über das schreckliche Ereignis der Wetternacht ins Vertrauen ziehen, aber dann hat sie wieder das sonderbare Gefühl, sie würde ihm die letzte Ruhe rauben. Er weiß es ja nicht, dass sie, getrieben von der Übergewalt einer grenzenlosen Liebe, die selbst die Toten nicht fürchtet, draußen im Teufelsgarten gewesen ist. Einmal, als Josi wiederkam, brachte er die überraschende Kunde mit, dass sein Werk zu mehr als 2/3 vollendet sei und man jetzt auf der näheren Seite ohne Gefahr in den Felsengang eintreten und durch die Felsen der ersten 2 Bretter und über die Wildleutfuhren wandeln könne. Da gab ihm Bini einen glühenden Kuss und ihr kleiner Schrei, »Josi, mein Held«, verriet ihre Freude über die Meldung. Sie und der Vater beschlossen, Josi am anderen Tag an den weißen Brettern einen Besuch zu machen. Da klangen die Kirchenglocken. Als sie aber mit gesenktem Köpfchen, das Betbuch, das weiße Tüchlein und den Rosenzweig in den Händen sittsam die Kirchhoftreppe emporschritt, wichen links und rechts die Frauen zurück. Das Teufelsmädchen, das dem Rebellen den Daumen hält. Der überraschten Binja entglitt das Betbuch und es fiel zu Boden. Seht ihr es, dass sie eine Teufelin ist? Sie kann das Betbuch nicht mehr halten, riefen die Weiber. Vroni hob der Erschrockenen das silberbeschlagene Büchlein auf. Binja, ich bleibe bei dir. Weiter ging Binja den Dornenweg. Doch jetzt erhobenen Hauptes, mit glühenden Wangen, blitzenden Augen. »Vroni«, sagte sie, »gehe von mir, es könnte auch dir schaden.« Sie tritt in die Kirche. Sie will sich in die kleine Bank setzen, wo das Wappen der seligen Mutter, ein Steinbock, gemalt ist. Da tritt die Glottermüllerin, das hässliche, scheinheilige Weib, vor sie, speit mit zahnlosem Mund vor ihr aus, weist mit dem Zeigefinger auf den nassen Fleck am Boden und sagt, »Das Band! Darüber hinaus kommst du nicht, Hexe!« Und richtig, Binja weicht zurück. »Hey, seht«, schreit die Glottermüllerin, »sie ist eine Teufelin. Ja, sie hält dem Rebellen an den weißen Brettern wirklich und wahrhaftig den Hexendaumen.« Da ist Josi plötzlich an Binjas Seite. Ihm ist es nicht besser ergangen. Die Männer haben die Fäuste gegen ihn geballt. Nun reicht er ihr vor der ganzen Gemeinde die Hand. »Komm, Binja, wir gehen wieder.« Und den Kopf zurückwerfend sagt er, »Schämt euch, ihr Unvernünftigen von St. Peter!« Damit wendet sich das Paar. Am Altar steht aber schon das weiße Heilandskreuz auf der dunklen Soutane, der greise Pfarrer. Er erhebt das kleine Handkruzifix, tritt schwankend vor und spricht mit der gebrechlichen, meckernden Stimme und dem wackelnden Kopfe des hohen Alters. »Josi Blatter und Binja Waldisch, im Namen Gottes und aller Heiligen bleibet! Ich schütze euch mit dem Heiligen Kreuz. Ihr aber von St. Peter, hütet euch, in euren Hütten und Häusern geht ein alter heidnischer Teufelsglaube um, der nach Opfern schreit. Ihr seid eine unchristliche, räudige Rotte geworden und gehorcht dem Baalspfaffen Johannes mehr als der Heiligen Kirche. Ich, euer rechtmäßiger Pfarrer, sage euch, wenn ihr, ihr Tollen von St. Peter, nicht aufhört mit eurer Bosheit, so lege ich die Siegel der Kirche an dieses Gotteshaus, an eure Glocken. Ich verweigere euch die Sakramente und ein christliches Grab. Leben und sterben sollt ihr wie das wilde Getier. Wer von euch am Aberglauben hängen bleiben will, verlasse jetzt gleich das Gotteshaus. In seinen Stuhl zurückgesunken, erwartete der alte Priester seine Gebete murmelnd, die Wirkung seiner Worte. Doch auf der Seite der Männer sah er nichts als finsteren Trotz. Auf der Seite der Frauen herrschte das Heulen der Furcht. Erst nach einer Weile begann er noch zitternd vor Erregung den Gottesdienst. Als der Presi hörte, was für einen Schimpf man seinen Kindern zugefügt hatte, wütete und tobte er gegen das Dorf wie in alter Zeit. »Keiner außer dem Garden bekommt im Bärenmeer einen Trunk, von heute an ist er kein Wirtshaus mehr!« Dem Pfarrer aber, seinem ehemaligen Feind, ging er mannlich danken. Am anderen Tag stieg er den grünen Asersack an der knorrigen Hand mit Binja hinauf durch die Alpen, wo das Vieh zum Abzug rüstete. Es war ein sonniger und klarer Tag. Binja hatte wieder rote Wänglein. Ihr glückliches Kinderlachen erwachte für einen Augenblick wieder und läutete über die Enzianen dahin, und im Arm trug sie die Bergastern, um das Werk Josis zu schmücken. Anmerkung des Herausgebers: Asersack, Schweizerdeutsch, Sack für den Mundvorrat. Ende der Anmerkung. Der Presi baute Luftschlösser. Ja, den Bären will er verkaufen, auf die Zeit, wo Josi sein Gelübde gelöst hat, seine Kapitalien flüssig machen und dann dem Zug des Glückes und der Liebe folgen. Josi, sagt er zu Binja, wird in der weiten Welt schon ein schönes Plätzchen für uns wissen. Unter dem törichten Volk von St. Peter ist es mir verleidet. Sie erreichten die Höhe der heligen Wasser. Sie standen am Eingang der weißen Bretter, wo die trübe Flut, die aus dem Hintergrund des Tales kam, durch einen Kennel abgelenkt in eine Runse floss und in lustigen Bächlein in die blauen Tiefen des Glottertals niederschäumte. Mit heiligem Schauer betrat Binja den Felsengang Josis, der sich mannshoch wölbte, und der Presi betrachtete das Werk in Bewunderung. Anderthalb Fuß breit und einen Fuß tief zog sich am Grund des Stollens der neue Wässerwassergraben dahin, neben ihm ein genügend breiter, erhöhter Felsenweg für den Garten. Die Wände waren mit Hammer und Meißel ausgeglichen und die Risse des Gesteins mit Zement ausgegossen. Da und dort fiel durch ein Felsenfenster ein Bündel Tageslicht in das stille, halbdunkle Gestein. Nun schritten sie unter dem Balkendach der Wildleutfurre weiter durch das mittlere weiße Brett, wieder über die Wildleutfurre. Da sieh, da, horch, im Dunkel vor ihnen glüht ein roter Lichtfunke und tönt Hammerschlag. An das Gestein hingekneuelt arbeitet Josi im Schein der Grubenlampe. Ein kleiner Ruf Binjas, er lässt das Werkzeug fallen. Bini, meine Bini, Vater, Gott willkommen! Die schöne, feine Bini hat Josi zu Ehren ihr bestes Kleid angezogen. Sie steht in den Händen den Strohhut, um den sie zum Schutz ein weißes Tüchlein geschlagen hat, demütig erglühend vor dem bestaubten Felsensprenger, der im schlechtesten Gewand bei der Arbeit ist. Da errichtest du wirklich ein Werk der Wohlfahrt für die Ewigkeit, Josi, grüßt der Presi im Vaterstolz. Ein paar Stunden weilt der freundliche Besuch in der sonnigen Höhe. Am Eingang des Felsenkanals sitzen die Liebenden mit dem Presi, der sein Reisesäcklein auspackt, und die Gläser der Dreie klingen auf glückliche Vollendung des Werkes zusammen. Über das Glottertal sind die blauen Schleier des Nachmittages hingegossen. Die Bergwelt mit ihren Firnen steht weit im Kreise still und feierlich in Verklärung da. Haupt an Haupt, Firn an Firn, am erhabensten die Krone. Josi, flüstert Binja, und ihr weiches, dunkles Haar streift ihn. Heute ist es schön wie zu Santa Maria del Lago. Es ist so schön, dass man vor Glück sterben könnte. Da rollt es von der Krone dumpf. Ein seltsames Zeichen im Herbst, wo sonst die Gletscher friedlich sind. Aber man lebt eben in einem Jahr, wo die Natur ausgleicht, was der vorausgegangene schlechte Sommer zu viel an Schnee auf das Gebirge gehäuft hat. Darum schaffen und donnern die Gletscher bis spät ins Jahr hinein. Glückselig steigen Vater und Tochter von der Leitung, von dem Werk, wie es sonst keines im Berglande gibt, durch den Abendnebelflor des Herbstes zu Tal und hören noch den jauchzenden Nachruf Josis. Den anderen Tag ist der Präsi draußen in Hospel und unterhandelt mit dem Kreuzwirt, der bei der Ausrechnung mit Frau Kresens ein gieriges Auge auf den Bären geworfen hat und im eigenen Vorteil den Fremdenverkehr im Glottertal aufrechterhalten will. Am dritten geht er in die Stadt und tritt mit starken Einschlägen alle Kapitalbriefe gegen Bargeld an die Bank ab. Inzwischen erlebt aber Binja etwas, was der Mutigen beinahe die letzte Hoffnung raubt. Die Magd kommt weinend gelaufen, sie macht das Kreuz vor ihr und sagt: »Ihr seid eine Hexe und haltet es mit dem Teufel, ich gehe jetzt gleich aus dem Haus.« »Aber Kleophi, seid nicht närrisch!« Und Binja lächelt ihr gütig zu. »Wohl, wohl, ihr seid eine Teufelin, der Kaplan und selbst die alte Susi in Tremis sagen es, und Kinder haben ja im Teufelsgarten den Ring eures ehemaligen Verlobten gefunden, den Ring, mit dem ihr euch in der Totennacht dem Satan angelobt habt. Kaplan Johannes geht mit ihm durchs Dorf, alles weiß es. Es scheint nur, dass euer Liebster das Werk an den weißen Brettern selber baue. Er schafft aber nicht. Er tut nur so am Tag und in der Nacht baut es der Teufel. Dafür müsst ihr mit dem Satan 7-mal um das Bock hier reiten.« »Geht, Kleophi, geht. Da ist euer Lohn.« Totenblass steht Binja. Sie hat bei dem Kampf im Teufelsgarten Töni den Ring vor die Füße geworfen. Jetzt ist er in den Händen des grässlichen Kaplans, und nun ist er ein neues Mittel für den Verrückten, gegen sie zu hetzen. Und wird man nicht, wie man den Ring gefunden hat, Töni finden? Sie beißt hilflos in die Fingerknöchel. Warum hat uns denn der Himmel vor den Kugeln Tönis bewahrt, wenn Josi und ich an einem Schein von Schuld und am Aberglauben des Dorfes sterben sollen? Der Garde, der mit Peter Tugi das Wasserrad, das in die Leitung eingeschaltet werden soll, auf den Berg schaffte, hat Josi das Versprechen abgenommen, dass er die paar Wochen, die noch zur Vollendung nötig sind, an den weißen Brettern bleibe. Er kommt nicht mehr zu Tal. Auch der Garde ist im tiefsten Herzen überzeugt, dass Josis Werk gut ist, aber er kennt die furchtbare Empörung im Dorf. Wo er zum Guten redet, begegnet er höhnischem, kalten Lächeln und drohendem Schweigen. Die Gemeinde horcht nur noch auf den bösen, verrückten Kaplan Johannes. Eine Weile hat ihr allerdings die wohlgemeinte Warnung und Drohung des Pfarrers Zügel angelegt, aber jetzt knurren die Dörfler. »Der Alte wagt es nicht, uns die Kirche zu verschließen, wir wollen ihn schon meistern.« Und die Weiber hangen an Kaplan Johannes. »Er hat ein besseres Herz für uns als der Pfarrer, der nichts von unseren alten heiligen Sagen wissen will.« Und wenn ein Halbvernünftiger noch den Einwurf erhebt, man wolle doch nicht so stark zu einem Verrückten halten, sonst komme man gewiss an ein böses Ziel, antworten die anderen: »Kaplan Johannes ist schon närrisch, aber gerade denen, die Gott etwas geschlagen hat, gibt er dafür besondere Weisheiten. Der Kaplan Johannes sieht und weiß mehr als 7 Pfarrer.« »Er hat gute Zeiten. Sein Bettelsack ist immer voll. Wo er geht, rufen die Weiber: Kommt doch ein wenig zu uns herein, Johannes.« Klagt ein Bauer: »Meine Kühe fressen nicht mehr und geben keine Milch.« So antwortet Johannes: »Merkt ihr es, merkt ihr es? Das kommt vom Teufelssalz. Das ganze Tal riecht nach Schwefel.« Nun spüren auch die Dörfler den Geruch. In irgendeinem Haus ist eine schwere Geburt. »Seht ihr«, flüstern es die Frauen einander zu, »die Kinder können nicht mehr zur Welt kommen. Das rührt vom Sprengen her.« Die von St. Peter spüren es kaum, wie der Kaplan ein Netz des Aberglaubens um sie zieht. Und plötzlich geht die feste Sage unter denen von St. Peter, es sei eine weiße, arme Seele durch das Dorf gewandelt und habe 3-mal gerufen: o weh, am Teufelssalz stirbt dieser Tage Jungs und Alts.« So in 3 Nächten. Und warum rollen die Gletscher im Herbst, wo sie doch sonst schweigen? Das bedeutet, am letzten Weinmonat geht St. Peter mit Menschen und Vieh unter. In dem Augenblick, wo der Wasserhammer der neuen Leitung einsetzt, verlassen die erzürnten armen Seelen die Krone. Die Firnen fallen mit so schrecklichem Donner auf das Dorf, dass das bloße Hören schon tötet. Drei Männer nur noch, der Presi, der Garde und der Pfarrer und einige Stille wie Eusebi und Peter Tugi glauben an Josis Werk. Die Regierung hat sich übrigens auch nicht ganz von dem Werk zurückgezogen, wie sie drohte. Sie meldet, sie hoffe, die Leute von St. Peter haben sich, da das Werk einen so erfreulichen Fortgang nehme, wegen des Dynamits beruhigt und lade den Gemeinderat ein, auf den Tag der Vollendung, den letzten Weinmonat, ein hübsches Gemeindefestchen zu Ehren Josi Blatters zu veranstalten. Sie wolle sich dabei vertreten lassen und ersuche Josi Blatter, dass er die letzten rettenden Schüsse auf diesen Tag verspare, an dem man, während im Tal die Glocken läuten, in feierlicher Prozession an die weißen Bretter ziehen wolle. Dazu schütteln der Garde und der Presi wehmütig und ungläubig die greisen Häupter. Aber es ist gut, wenn auf diesen Tag jemand von der Regierung kommt. Vielleicht ist dann ein Mann der Staatsgewalt am nötigsten. Es wird der Tag sein, wo in St. Peter der Aufruhr losbricht, denn so sind die Leute des Tales. Sie warten in der Voraussetzung, dass doch irgend noch ein Ereignis geschehen und ihre Tat überflüssig machen könnte, den letzten Augenblick zum Handeln ab. Aber dann... In diesen Tagen der äußersten Spannung, die durch die Stille des Dorfes noch unheimlicher wurde, sagte der Presi einmal zu Binja: »Der Garde hat mich gefragt, wie denn dein Ring, der jetzt denen im Dorf so viel zu reden gibt, in den Teufelsgarten gekommen sei. Ich habe geantwortet, du habest ihn Töni zurückgegeben und er habe ihn wohl auf der Flucht fortgeworfen. Ist es so?« Ahnungslos fragt der Presi. Binja aber schwankt vor Entsetzen. Sie wagt es nicht mehr, dem Vater das grässliche Geheimnis länger vorzuenthalten. Jeder der schönen Herbsttage, die kommen und gehen, vermehrt die Gefahr, dass Tönis Leiche gefunden werde. Denn die Wasser der Glotter fließen immer spärlicher und immer klarer, und der arme Vater darf doch nicht ungerüstet von der Entdeckung der Leiche überrascht werden. Zögernd legte sie die Hände gefaltet, die Augen auf den Boden geheftet, mit leiser und feiner Stimme die furchtbare Beichte ab. Als sie erzählt, wie sie Josi in den Teufelsgarten bestellt habe und dann heimlich durch die Wetternacht dort hinausgegangen sei, da lodern die Augen des Presi noch einmal in alter Zornglut auf, und mit böser Stimme sagt er: »Gott's Donner, du gibst es mir recht zu schmecken, dass du immer ein Trotzkopf gegen deinen Vater gewesen bist. Da kommt ja eine höllische Geschichte aus.« Binja nimmt seine Hand. Sie beichtet mit dem Mut der Verzweiflung. Plötzlich wird der rote Kopf des Presi blass, weil sie vor ihm in die Knie sinkt und schreit: »So ist's gegangen, verzeihe mir, Vater, verzeihe mir!« Da zieht er sie mit zitternden Armen empor und presst die leichte, schöne Gestalt seines Kindes stürmisch an seine breite Brust. »Bini, arme Bini«, stöhnt er, »da ist nichts zu verzeihen. Du bist den Weg gegangen, den du hast gehen müssen, und es ist geschehen, was hat geschehen müssen. Es ist Schicksal.« Seine Stimme bricht schluchzend ab, und plötzlich fühlt Binja, wie zwei warme Tränen über die Wangen des Mannes rollen, den sie nie zuvor hat weinen gesehen. In mächtiger Bewegung halten sich Vater und Kind umschlungen. Eine Stille waltete in dem Gemach, als ginge ein Engel auf leisen Sohlen an den Zweien vorbei. So halten sie sich in Glück und Elend lange, lange. Das Leben des Presi hat durch die Beichte Binjas einen Stoß erhalten wie noch nie. Er findet den Mut nicht, in der grässlichen Angelegenheit irgendetwas zu tun. Er klammert sich an die Hoffnung, Tönis Leiche würde schon deswegen nicht gefunden, weil sie niemand suche. Ein halbes Jahr ist jetzt vorüber, seit die Tat geschehen ist, und niemand kümmert sich um Töni mehr. Ist es nicht bei Unglücksfällen schon häufig genug vorgekommen, dass man mit dem größten Eifer die Leichen solcher, die in die Glotter gestürzt sind, nicht mehr hat finden können? Entweder lagen sie in den Schlünden der Schlucht verborgen, oder der mächtige Wasserschwall des Sommers hatte sie weitergeschwemmt und in den Strom hinausgeführt. So mochte es auch mit der Leiche Tönis gegangen sein. Viel mehr als die Angst vor einer Entdeckung quälen den Presi die Erinnerungen an Töni, das Bewusstsein, dass er die Verantwortung für das unglückliche Leben trägt. Töni, der mir alles von den Augen absah, hat gemeint, es sei mir ein Gefallen, wenn Josi tot bleibe. Er hat den ersten Brief unterschlagen, dann hat er nicht mehr rückwärts gehen können, hat falsch geschrieben und es ist gekommen, wie's hat kommen müssen. Dass er ein Schelm und fremd geworden ist, daran bin ich schuld. Das tönt ihm unaufhörlich durch die Sinne. Das Schrecklichste aber, er glaubt nicht daran, dass Töni selber in die Glotter gelaufen sei. Es klingt so unglaubwürdig. Sein Kind redet es sich nur so ein, um nicht in dem Gedanken, sie liebe einen Totschläger, umzukommen. Aber der Presi wagt es nicht, sie noch einmal darüber zu fragen. Nein, nein, er zittert nur davor, eines Tages könnte in Josi doch die Selbstanklage erwachen, wie sie in seiner Brust erwacht ist, und es würde die zwei, die nicht ohne einander leben können, trennen. Ein Fluch des Unglücks ginge dann von ihm und seinen Gewalttaten noch in das folgende Geschlecht hinein. Das sinnt der Presi in entsetzlicher Furcht. Er glaubt nicht mehr an ein schönes Alter, aber wenn er die dunklen Augen Binjas auf sich gerichtet sieht, so lächelt er sie mit seinem wärmsten Lächeln an, hebt den gebeugten Rücken und meint vor ihr verbergen zu können, wie rasch er zusammenfällt und aus den Kleidern schwindet. Oh, es ist rührend, wie sich der alte Mann zu verstellen sucht, dass Binja nicht sehe, wie er hoffnungslos leidet. Hoffnungslos. Nein, wenn er sein herrliches Kind sich anschaut, wie es mutig und geduldig seine Leiden trägt, wie es auf Josi wie auf einen Felsen baut, glaubt und harrt, dann ist auch ihm, der Held der heiligen Wasser, sei so stark, dass er selbst das Ereignis in der Glotterschlucht besiege. Um den Vater müht sich Binja treu und hingebungsvoll, sie sinnt Tag und Nacht nur darüber, wie sie den Gram von seiner Stirn scheuche. »Kind, Herzensvogel«, sagt er, »wie bist du mit deinem Vater lieb?« Seine Auswanderungspläne hat er aufgegeben, in St. Peter hat er gelebt, in St. Peter will er sterben. Steigt Josi von seinem Werk herunter, so wird er ihm sagen, »nimm meine Binja, schenke ihr Glück, viel Glück«, »zieht fort, mein Segen begleitet euch, ich aber erwarte mein letztes Stündlein in St. Peter.« In 3 Tagen wird Josi kommen, aber niemand wagt auch nur das bescheidenste Festchen vorzubereiten. Der Handel um den Bären stockt. Aus Scheu vor Frau Gräsens, aus der Furcht vor dem eigenen Gewissen, aus Sorge, es könne in seiner Abwesenheit Binja ein Leid geschehen, wagt es der Presi nicht mehr, nach Hospel hinauszugehen. Die ganze blinde Wut des Volksaberglaubens hat sich auf das arme Kind geworfen. Sie erfährt Beleidigungen, wo sie geht und wo sie steht, und die Dörfler schlagen das Kreuz und speien vor ihr. Der Verkauf des Bären würde die Aufregung im Dorf noch steigern. Er hat einen furchtbaren Groll auf die von St. Peter, aber ändern kann er an der entsetzlichen Lage nichts. Er vertraut nur auf die heilige Scheu, die denn doch jeder im Dorfe hat, ein Leben anzutasten. Nein, das tun sie nicht, obwohl sie entsetzlich sind in ihrem drohenden Schweigen. Was geschehen mag, er wird noch einmal als Presi auf seinem Posten stehen und so stark sein, dass er sie bändigt. »Ja, Presi, ihr werdet euch schon noch einmal auf den Posten stellen müssen. In St. Peter stehen die Dinge bös.« Ende von Abschnitt 18, gelesen von Eva K.